Здесь есть цветочный магазин? Gibt es hier ein Blumengeschäft? Мне нужно купить цветы. Ich muss Blumen besorgen. Перейдите улицу. Gehen Sie über die Straße. Там на углу цветочный киоск. Da an der Ecke ist ein Blumenkiosk. Напротив газетного киоска. Gegenüber dem Zeitungsstand. Большое спасибо. Dankeschön. Вы очень любезны. Es ist sehr nett von Ihnen.